So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu der Aussprache, die auf dem Bundesparteitag nachbleiben musste, weil wir eben ein Wahlprogramm brauchen. Gut, ich moderiere das, obwohl ich gestern ja nun tatsächlich mich sehr genau positioniert habe, werde also folglicherweise heute nichts weiter kommentieren, großartig. Sollte jemand den Eindruck haben, ich würde hier irgendwie irgendwas bevorzugen oder irgendwen, dann sagt mir bitte Bescheid. Das ist nämlich absolut nicht meine Intention. Gut, dann geht's los. Haben wir unter den Zuhörern jemanden, der mal nach oben kommen und Fragen stellen möchte, dann möge der Betreffende das bitte tun, sonst fange ich mit den Fragen im Pad an. Kannst du das Pad bitte nochmal irgendwo? Ach, da ist es schon. Danke. Danke, Mario. Okay, dann fange ich mit den Fragen im Pad an. In Zeile 23 steht, wo findet man die vollumfängliche Information, wie im Schreiben vom 16. März 2017 angekündigt? Das geht an euch. Ja, soll ich mal vorlegen? Ja, mach doch. Ja, ergänzen, ich was vergessen habe. Die vollumfängliche Information war im Prinzip die Pressekonferenz. Also alles, was man auf der Pressekonferenz gesehen hat, worüber wir geredet haben, die Erklärung, die nachher auf der Webseite war und Info, die Mitglieder schreiben kamen, war letztendlich das, was wir da vorbereitet hatten. Das war einmal ein etwas längerer Text und eben der Vorschlag beziehungsweise die Überlegung, erstmal eine Kooperation mit den dort genannten Parteien einzugehen, mit dem Ziel, einen Prozess oder auch eine Abfrage auf den unterschiedlichen Parteitagen in den unterschiedlichen Gremien der jeweiligen Parteien einzuleiten und die Mitglieder danach zu fragen, was sie davon halten. Zusätzlich haben wir diese Erklärung zur Unterzeichnung freigegeben und aktuell haben wir, glaube ich, 193 Unterzeichner. Okay, vielen Dank, Paki. Hat noch jemand von den anderen was zu ergänzen? Das hört sich nicht so an. Dieses, wann wird die Information dazu an die Mitglieder verschickt, hat sich dann erledigt. Wie wurden die Ankündigungen in den anderen Organisationen aufgenommen? Das ist recht unterschiedlich. Also in allen außer den Neuen Liberalen hat es sehr positive Resonanzen gegeben. Bei den Neuen Liberalen hat es in Niedersachsen wohl einen Rücktritt gegeben von einem Vorsitzenden, dem Landesvorsitzenden, Thomas Burmeister. Mit ihm sind, glaube ich, noch 2-3 weitere Leute ausgetreten, da sie den Vorgang nicht so akzeptiert haben, wie der gelaufen ist. Es gab Kritik in unserer Partei, auch jetzt auf dem Parteitag, aber es gab auch sehr viele positive Stimmen, die gesagt haben, sie fänden die Idee gut. Ich hätte mir natürlich diese Aussprache auch auf dem Parteitag gewünscht, hat leider nicht geklappt, aber mich würden einfach eure Meinungen heute Abend sehr, sehr interessieren. Ich glaube, da spreche ich auch für meine Kollegen. Falls nicht, dann schreit laut hier. Ihr wärt wahrscheinlich auch hier, wenn euch das nicht interessieren würde. Dafür sind wir heute Abend da, also um darüber zu reden und eure Meinung zu hören. Ich möchte kurz nochmal ergänzen, weil der Bundesvorstand ist selbstverständlich an einer Aussprache interessiert und wie Paki schon sagte, ganz klar auf dem BPT, hat halt nicht sollen sein. Aus der Intention kam auch dieser eine TO-Vorschlag, wo ja auch die Aussprache ziemlich weit oben angesiedelt war. Das hat natürlich auch seinen Grund gehabt. Aber auch der Bundesvorstand hat sich dann dem zu fügen, oder der Entscheidung zu fügen, die das Gremium, nämlich die Mitgliederversammlung, trifft. Also müssen wir das halt versuchen, das auch heute Abend hierher zu verlegen. Ja, Ich glaube, ich habe mich schon ziemlich eindeutig zu dieser ganzen Thematik geäußert, sowohl im Team VGF-Sitzungen wie auch über Twitter und über andere Kanäle, wie ich zu diesen Gesprächen stehe. Am Anfang, als wir dann informiert wurden, habe ich gesagt, gut, über eine Kooperation kann man sprechen, bis zu einem gewissen Rahmen. Alles, was danach kam, was dann hochgekocht ist in Richtung Fusion, Namensänderung, was auch immer, habe ich von Anfang an gesagt, wäre ich nicht dabei, auf keinen Fall. Das ist bei mir heute noch so. Ich gebe weder den Namen Piraten auf, noch gebe ich unsere Partei irgendwie auf, auch einen Zusammenschluss oder irgendwas anderes, wie man auch immer das nennen mag, ist mit mir nichts zu machen. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Ergänzungen? Ja, kann mich auch noch kurz dazu äußern. Ich sehe es ähnlich wie Alex. Der Vorgang sollte ins Rollen gebracht werden. Das ist geschehen und dabei soll es auch erstmal auch nach meiner Ansicht bleiben. Das ist ein Prozess, der da angestoßen wird. Sowas ist nichts, was man übers Knie bricht. Das ist eine langwierige Angelegenheit, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und also für mich ist das Thema bis zur Bundestagswahl auf jeden Fall gesilenced. Ja? Ja, ich möchte nur kurz ergänzen. Ich habe nie behauptet, dass ich eine Namensänderung will oder dass ich den Namen Piratenpartei abschaffen will. Ich habe mir eben nochmal die Pressekonferenz angeguckt. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir darüber diskutieren, in irgendeiner Form eine Namensergänzung zu machen, als Unterpunkt, wie zum Beispiel humanistisch, liberal, sozial, bla bla bla, oder eben die Piratenpartei unterstrich die Sozialliberalen. Und das auch nur als Diskussionsanstoß und das auch nur nach der Bundestagswahl und nicht vorher, weil wir gar keinen Parteitag haben. Insofern weiß ich nicht, wo das herkommt mit der Namensabschaffung. Also ich habe nie gesagt, dass wir den Namen wegmachen sollen in irgendeiner Form. Okay, ich schreibe im Pad so ein bisschen mit. Guckt bitte, dass ich das dann auch so wiedergebe, wie ihr das gerne haben möchtet, nicht, dass dann was fehlt oder so. Ich habe eine Wortmeldung von Bastian, bitteschön. Ja, ich habe ja versucht, erstmal schönen guten Abend, ich habe ja versucht, ein bisschen das zu ergründen, was die Historie hier anbelangt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so vor einer Woche alles sich ergeben hat, sondern das alles schon ein längerer Prozess ist. Es gab auch Hinweis auf Klausurtagungen. Ich finde es erstmal sehr gut und sehr diszipliniert, dass der Bundesvorstand über seine Klausurtagung zwar Dinge berichtet, aber bei weitem nicht alle, und das dann auch durchhält. Ob das sinnvoll ist, möchte ich mal dahingestellt lassen, weil wir haben ja eigentlich mal einen völlig anderen Ansatz hier gehabt. Das ist eigentlich eine Existenzfrage, die hier besprochen wird. Und da ist es für mich dann schon wichtig, wer erstens das so anstößt und wer darauf eingeht und wie Leute mitgenommen werden. Und ich glaube, dass überhaupt der Vorgang, solche Gespräche zu führen, ohne die Basis zu informieren, problematisch ist. Und da entwickeln sich mehrere Fragen. Ist man auf uns zugegangen? Ich meine, ich kann ja auch gucken, wer diese Website da sozialliberalen Dings eingetragen hat. Ist man auf uns zugegangen? Sind wir am Ende des Projektes? Sind wir am Anfang des Projektes einbezogen worden? Wie lange geht denn das hier eigentlich schon? Das würde mich wirklich interessieren. Dankeschön. Ja, beantworte ich gerne. Im November kamen die liberalen Demokraten auf mich zu und die neuen Liberalen, die im Vorfeld schon Gespräche geführt hatten, auch mit der Verbraucherschutzpartei. Und erstmal gab es eine Telco, wo man sich erstmal vorgestellt hat und kennengelernt hat und wo mir die beteiligten Vorsitzenden der jeweiligen Parteien von der Idee erzählt haben und ob man sich nicht mal treffen könnte, um mal zu überlegen, ob es überhaupt in irgendeiner Form Überschneidungen gibt, inhaltlicher Natur, ob das überhaupt Sinn macht. Und dann haben wir uns im Dezember in Frankfurt getroffen und haben das ausgelotet und geguckt. Also ich habe vor allem mir mal die Parteiprogramme von den anderen geguckt. Wir haben geredet, wie wir das den Parteien einzeln vorstellen könnte. Und die Einigung war dann eben zu sagen, wir reden erstmal mit unserem Bundesvorständen, Neuen Liberalen war es so, dass der Bundesvorstand aus den Landesvorsitzenden auch besteht. Das wurde dann nach Dezember, also Januar, in die Vorstände getragen. Und da es da eine Übereinstimmung gab, also alle Beteiligten sich darauf geeinigt hatten, dass wir einen Weg da weitergehen und das vorbereiten, haben wir gesagt, okay, wir machen einen gemeinsamen Text. So. Und da wir alle zeitlich recht überlastet sind, hat es relativ lange gedauert, bis wir uns auf den Text geeinigt haben. Die Erklärung, die auf der Seite da ist, war vorher sehr viel länger. Wir haben die nochmal sehr stark eingedampft. Das war der Konsens, der dabei rausgekommen ist. So, und alles Weitere kennt ihr. Wir haben dann uns geeinigt auf diese Pressekonferenz, haben gesagt, wir wollen vorher die Mitglieder darüber informieren, dass da was kommt. Und dann war der Drops gelutscht, dann haben wir euch davon erzählt. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu erzählen. Darf ich eine kleine Nachfrage stellen? Na klar. Ja, du sagst, wir haben uns geeinigt. Wer ist denn das imaginäre Wir? Also zum Beispiel, wer sind denn die ganzen Verhandlungsführer von der Piratenpartei? Bist du das? Sind das mehrere? Wie haben die sich zusammengetan? Also das waren in erster Linie die Vorsitzenden aus den einzelnen Parteien, beziehungsweise Max Remke, der ja nicht Vorsitzender ist, sondern eben nur so eine Art Arbeitskreis leitet. Zwischendurch bei den Telcos war dann auch nochmal Christos dabei und die einzelnen Vertreter aus den Bundesvorständen. Ich glaube, bei den Humanisten war das der Genseck noch. Bei den Neuen Liberalen war Thomas Küppers und nachher auch der aus Hamburg, der Gründungsmitglied von den Neuen Liberalen war mal dabei. Und der Burkhardt von den Liberalen Demokraten, da fällt mir jetzt der Nachname nicht ein. Aber der Kreis war jetzt nicht mega groß, weil wir wussten, wenn das jetzt nach draußen kommt, dann müssen wir letztendlich, haben wir nichts, was wir sagen können. Also wir haben kein gemeinsames Wording und dann wäre es irgendwie auch keine Einigkeit gewesen und dann wäre es halt eben auch kein gemeinsamer Vorschlag gewesen. Das heißt, der Text war irgendwo letztendlich, ja. Entschuldige bitte, die Frage war, wer waren die Verhandlungsführer der Piratenpartei? Ja, wie gesagt, Christos und ich waren dabei und wir haben unsere Vorstandskollegen halt laufend informiert. Okay, ich habe im Mumble-Chat noch eine Rückfrage von Bernd. Alle 1Vs der 16 LVs oder tatsächlich nur du und Christos? Ja. Christos, wenn du das bist, du bist schon wieder zerhackt. Schlecht. Du wärst wohl besser mit Tippen bedient. Fast schon, ja. Okay, ich komme mal kurz raus und nochmal rein. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut, mach, schnell. Vergiss es, du musst nochmal noch reinkommen, komm. Ja. Bernd sagt, das bezog sich auf die Aussage, dass er alle 1V informiert hat im Januar und alle dafür waren, mit den allen 1Vs der 16 LVs. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, also meiner Erinnerung nach, wir, also Bufo wurden, oder so erinnere ich mich dran, im Januar halt informiert. Dort habe ich das schon sehr kritisch gesehen. Das war, glaube ich, unsere Klausurtagung in Nürnberg. Und ich glaube, wir waren uns als Buch auch einig. Wir haben es sehr kritisch gesehen. Wir waren uns auch einig, wie weit diese Gespräche gehen dürfen und wie weit nicht. So, und diesen Konsens habe ich für mich jetzt irgendwo verletzt gesehen, weil dann Sachen ins Spiel kamen, die für mich so nicht tragbar waren. Deswegen habe ich mich auch ganz klar dazu öffentlich geäußert. Ja, aber die Frage ist trotzdem nicht beantwortet. Das ist korrekt, die der Bernd gestellt hat. Es war ja gerade eine Rede davon, dass die ganzen, alle 1Vs der Landesverbände informiert worden sind. Die Mail vom so und so vielen irgendwas. Muss ich nachgucken, wann das war. Momentchen kurz. Also ich meine, das wäre im Februar gewesen. Ich muss echt nochmal das genaue Datum angucken. Wäre es vielleicht möglich, dass diese E-Mail an die 1V zeitnah veröffentlicht wird? Ich meine, wenn jemand eine Anfrage stellt, Informationsfreiheitsregelung, der Bonus ja ohnehin veröffentlicht werden, könnte es eigentlich auch gleich selber machen. Es gab keine E-Mail. Ich habe mich mit den 1Vs im Mumble Bayern getroffen und habe denen davon erzählt. Das war am 15. Februar. Also den Landesvorsitzenden. Versteht man mich jetzt? Ja. Ja. Okay, danke. Sekunde, bevor du anfängst, Christos. Leute, es hat überhaupt keinen Wert, wenn ihr jetzt da mitten reinschreibt, weil ich bei den Fragen tatsächlich von oben nach unten gehe und ich werde das, was jetzt dazwischen geschrieben wird, nach unten schieben. Nur das vom Right of Parley nicht, weil der eben schon oben war wegen einer Wortmeldung. Christos, bitte. Mag ich von mir nochmal wiederholen? Ich jetzt nicht mehr. Dann. Sag mal, in welchem Funkloch sitzt du eigentlich? Hört man mich so scheiße? Ja. So, Christoph, sag nochmal piep. Piep. Genau so weitermachen, nicht bewegen. So, jetzt erzähl. Ja, ich würde ganz gerne die Frage vorher wissen, zu was ich was erzählen soll, bitte. Also Bastian sagte, er hat die Historie zu ergründen versucht. Er hatte den Eindruck, dass das ein längerer Prozess war, eventuell auch Gegenstand in Klausuren. Er hält das für eine Existenzfrage und möchte gerne wissen, ob man auf uns zugegangen ist. Sind wir am Ende oder am Anfang des Projektes einbezogen worden? Daraufhin hat Paki gesagt, dass im November diverse Leute auf ihn zukamen. Danach gab es eine Telco und es wurde ein Treffen vorgeschlagen, um zu eruieren, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll sei. Im Dezember ein persönliches Treffen. Danach wurde mit den Bundesvorständen gesprochen, circa im Januar. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass man das vorbereiten wolle und einen Text erstellt. Das bezieht sich jetzt wieder auf die Leute, die Zusammenarbeit gemacht haben. Und grundsätzlich hat Paki gesagt, also die Verhandlungsführer in diesem Fall war er und später dann zusätzlich du. Also ich wurde irgendwann mal informiert, das ist richtig. Und dann habe ich gesagt, und da haben wir uns halt unterhalten, Paki und ich war, glaube ich, der Meinung, oder wir hatten uns dann irgendwann mal geeinigt, dass wir auf der Marina in Kassel eine Art Bekanntmachung machen. Und dementsprechend hatte ich ja vorher den Blog von mir im Januar veröffentlicht mit sozialliberale Kräfte. Dann ist es aber zu keiner Einigung der Vorsitzenden gekommen, der jeweiligen Abteilung, Parteien, und dann hat sich das nach hinten geschoben, bis wir dann gesagt haben, ja, jetzt im wann es halt rausgegangen ist mit dem Brief, das war uns halt wichtig als Bundesvorstand, dass die Mitglieder mit informiert werden. Und zu der Frage, ob das jetzt ein Abschluss, also am Ende eines Prozesses, ich betrachte das als ziemlich am Anfang, dass es so der erste überhaupt gemacht werden konnte. Das ist so meine Sichtweise der Dinge. Man kann keine Fusion machen ohne Basisentscheid. Also das ist alles diese ganzen Spekulationen, die man in den letzten Tagen, Wochen gehört hat, die gehen überhaupt gar nicht. Das kann kein Bundesvorstand beschließen und das will auch gar keiner beschließen. Es ist halt entscheidend, dass die, für mich persönlich, dass der Name nicht geändert wird von uns. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und entscheidend ist, dass wir eigentlich die stärkste und auch die mächtigste Organisation sind und alles andere, die können gerne zu uns kommen. Das war auch meine Aussage damals zu Paki, lad sie ein, dann können die gerne Flügel dazu nehmen und dann passt es. Also eine Fusion sehe ich halt ein bisschen schwierig. Wenn ich mich nochmal dazu äußern darf, kurz. Aber ja. Wir hatten das Thema auf der Forschungsgruppe, weil es dort das erste Mal angesprochen wurde, meiner Erinnerung nach. Und dort wurde auch ganz klar festgestellt, dass eine Fusion juristisch gar nicht möglich ist. Ich habe es gerade im Pad geschrieben, es würde heißen, eine Auflösung, eine komplette Neugründung. Weder Fusion noch Namensänderung waren in irgendeiner Art und Weise angedacht. Sicherlich kam das Thema mal auf, weil der Flurfunk da natürlich schon tätig war. Aber das stand für uns in keinster Weise zur Diskussion. Überhaupt nicht. Das wollte ich damit sagen. Danke. Ich kam da drauf, weil das eben auch unsere Fragen waren auf der Forschung, wie weit denn diese Gespräche schon gediehen sind. Okay, gut, dann habe ich jetzt Leute hier oben. Das ist erstmal Moira, denke ich, der rote Korsar. Und jetzt zum Schluss kam Michael Ebner, bitte. Ich auch. Oh ja, Dietmar, hallöle. Ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge, aber ich lasse jetzt einfach mal der Dame den Vortritt. Moira. Danke für das Wort, Astrid. Guten Abend allerseits. Frage habe ich jetzt nicht direkt, eher ein Statement. Ich hätte mir gewünscht, dass so ein Prozess, vor allem bei Piraten, die sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben haben und diesem im Staat einfordern, dies auch von der ersten Minute an transparent machen. Sowas müssen wir uns leisten können, sonst sind wir öffentlich nicht glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit haben wir mit dieser Aktion verspielt. Und das ist eine Schande. Dem möchte ich widersprechen. Dankeschön. Ich auch. So, gut, dann, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt war. Dietmar, mach mal weiter. Gut, von mir gibt es eigentlich mehr. Zum ersten Mal Statement. Ich denke, man sollte die Bereiche mal trennen. Es fanden irgendwann mal Gespräche statt. Ich weiß relativ lang davon. Und Leute, überlegt mal, was man wann transparent machen kann. Solche Gespräche kann man nicht vollständig transparent anleiern. Da wird nichts draus. Man muss sich irgendwann mal zusammensetzen. Man muss erst mal auf eine Idee kommen. Mit anderen Parteien zu reden, ist praktisch Job. Das gehört einfach dazu. Irgendwann wird es dann klar, okay, da wird eine Idee draus. Da muss man sich überlegen, wie man vorgeht und wie man das verkauft. Man kann nicht einfach in einer Partei losrennen wie ein wilder Stier und da Dinge verkaufen. Die anderen werden total überfahren und hören über die Gerüchteküche davon. Das funktioniert einfach nicht. Insofern billige ich hier das Vorgehen ausdrücklich. Inwieweit die Informationen innerhalb des Bundesvorstands immer geflossen sind, weiß ich nicht. Das mögt ihr miteinander ausmachen. Das aber von der Dings, dass man das erst einmal in einem kleinen Rahmen ein gewisses Vorgehen bespricht, halte ich für völlig in Ordnung. Und ich denke auch, man kann sonst nie zum Erfolg kommen. Also hier vertrete ich eine ganz entschieden andere Meinung als meine Vorredner oder ein Teil der Vorredner. Dann ist natürlich der Punkt irgendwo da, wo man ohne irgendwas verbindlich zu beschlossen hat, die Mitglieder informieren muss. Das war jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt zu früh, aber es hat ja stattgefunden. Das, bis dahin bin ich eigentlich ganz gut im grünen Bereich. Dann muss man irgendwann in eine offene Diskussion einsteigen. Da ist das mit diesem Mumble jetzt, denke ich, nur ein erster Punkt. Man muss sich auch einig werden, wie man weitermacht. Lässt man Bundesvorstand weitermachen. Astrid hatte zum Beispiel einen Vorschlag eingereicht, dass man dafür eine Arbeitsgruppe einsetzt, was ich sehr charmant finde. Und da muss man jetzt irgendwie arbeiten. Und dann haben wir den vierten Punkt, diese Pressekonferenz, wo leider ein, wie soll ich sagen, sehr ungünstiges Wording gefallen ist. Meiner kompletten Umgebung ist, nachdem sie es mitgekriegt haben, der Schnabel runtergefallen. Also so optimal war das nicht. Und ich denke, das sind so die vier Punkte, die man schlicht und greifend unabhängig voneinander diskutieren sollte, damit man das nicht vermischt und irgendwie auf ein sinnvolles Ergebnis kommt und damit auch irgendwie weitermachen kann. Okay, Leute, ich komme langsam ins Schwimmen. Ich werde jetzt aufhören mitzuschreiben, wenn das für mich jemand machen möchte, sehr gerne. Guck mal in die Zeile 32. Ja, ich habe mir ein Pad aufgemacht. Gut. Okay, als nächstes hätte ich dann den roten Corsair. Ja, also mein Bundesvorstand hat jederzeit das Vertrauen, dass er mal mit Leuten redet, ohne mir über jeden Satz vorher schon Rechenschaft ablegen zu müssen. Das finde ich völlig okay. Und wenn die Größe der Organisationen, mit denen wir da ab und zu, mit denen wir da jetzt offensichtlich gerade mitreden, ein Zeichen dafür ist, dass auch der Bundesvorstand endgültig alle Wolkenkuckucksheime verlassen hat, sondern bereit ist, auch mal auf der Kreisliga-Ebene zu spielen, auf die wir real aktuell abgestiegen sind, dann finde ich das auch nur gut. Von den diversen Organisationen, die da mit dabei waren, ist mir tatsächlich auf der Straße in den letzten anderthalb Jahren nur die Humanistische Partei begegnet, und das war bei der Demonstration da zum Thema Beschneidung in Köln, wo wir auch die bundesweite Abstimmung zu hatten. Da waren die immerhin da. Bei einer echten Aktion dabei, wo ich auch dabei war, haben sogar geredet, inhaltlich gut, im Style eher ein bisschen steif, egal. Gibt es andere Aktionen, von denen ich vielleicht was nicht mitgekriegt habe, wo eine von den diversen Parteien tatsächlich schon ein wichtiger Bündnispartner auf der Straße bei der Aktion in der Öffentlichkeit gewesen ist? Okay, Christoph? Mir ist nichts bekannt. Wir haben in Frankfurt, glaube ich, mit den neuen Liberalen hatte ich mal eine Rede. Ich glaube zu Stopp VDS oder in München. Also es gab schon ein paar Berührungspunkte mit den neuen Liberalen. Und mit den Humanisten haben wir in Hessen relativ gut zusammengearbeitet. Einzelne Aktionen kann ich dir jetzt nicht laut sagen. Die humanistische Demokratie oder transhumane Demokratie als solches wüsste ich nicht. Kann ich so nicht sagen. Okay. Jo, dann habe ich als nächstes Sabine. Du meinst mich? Ja. Okay, weil Sabine ist schon anders belegt und ich bin einfach immer nur Sunny. Danke dir. Ich habe eine Frage, und zwar, lieber Paki, ich bin mit der ganzen Geschichte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt völlig einverstanden, weil ich tatsächlich Vertrauen in dich habe. Das hat in dem Moment einen Knacks gekriegt, wo ihr mit der Pressekonferenz rauskamt und ich Sachen gehört habe und Leute gesehen habe. Das hat mich einfach schockiert, dass ihr da nicht vor der Pressekonferenz, die Basis doch mit einbezogen habt, indem man zum Beispiel eine Lime-Survey-Umfrage oder sowas macht. Ist ja nicht so ein Problem. Das ist ja mein einziger und größter Kritikpunkt eigentlich. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, nicht wiederholen, was Dietmar gesagt hat. Eine Lime-Survey hätte bedeutet, dass wir das in allen Parteien hätten machen müssen. Das wäre ein sehr viel größerer Aufwand gewesen. Wir haben lediglich über eine Kooperation gesprochen. Dann haben wir euch ein Schreiben darüber geschickt. Die Leute sind drin. Sorry. Ich glaube, das ging nicht an uns. Und die Information ist jetzt auf dem Tisch. Also ich weiß nicht, was an der Lime-Survey daran so wichtig sein kann, wenn wir einfach nur vorschlagen, dass wir mit denen erstmal reden und die kennenlernen. Das haben wir als nicht nötig gesehen. Das mögen andere vielleicht anders sehen. Dann ist unsere Vorgehensweise gewesen. So. Ja, gut. In dem Fall muss ich einfach auch nochmal zurückfragen, weil wir unterschiedliche Wirs haben hier. Welches Wir ist das in diesem Fall, Paki? Also die Vorgehensweise war auf unserer Vorstandsklausel so Konsens, soweit ich weiß. Ja, nee, ist okay. Es geht halt nur darum, dass man das ganz deutlich macht. Okay, next one. Michael Ebner. Ja. Zunächst einmal zum Stand der Entwicklung, als diese erste Pressekonferenz mit den anderen Parteivorsitzenden dort gemacht worden ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Christos, mute dich. Bitte, was war nochmal die Frage? Ich war kurz abgelenkt. Nein, wir haben nicht dich gefragt. Momentan fragt Michael Ebner was. Mute dich doch bitte so lange. Oh, ich bin nicht gemutet? Nein. So, dann hütet sich jetzt der Christus und ich fange nochmal von vorne an. Also bei dieser Pressekonferenz mit den anderen Parteivorsitzenden, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, war man da über das Stadium ganz unverbindliche Absichtserklärungen noch nicht wirklich hinausgekommen. Dann ist dort die Frage, warum denn eine Pressekonferenz? Normalerweise heißt ja erst Ei, dann Gag. Zweitens, welche Perspektive wollen wir jetzt eigentlich damit verfolgen? Also wenn ich jetzt höre, die anderen sollen bei uns mitmachen, wie schafft man das, ohne dass die irgendwie komplett ihre Identität aufgeben sollen, weil das werden sie nicht tun. Haben wir da über irgendwelche Dinge schon nachgedacht? Drittens, es ist gerade der Begriff Kreisliga gefallen oder Kreisliga-Ebene. Ja, das mag für die Piratenpartei jetzt zutreffen, aber da sehe ich die anderen Parteien, mit denen man das zusammen gemacht hat, nicht. Also überschlagen haben die alle zusammen irgendwie 10% der Mitgliederzahl von uns, also vielleicht Orts- oder Ortsteilebene, zumindest bei manchen, wenn man in diesem Sprech bleiben möchte. Welche Perspektiven erwartet oder erhofft ihr euch da? Ist da nicht eher die Gefahr, durch diese Festlegung auf den Begriff sozialliberal verlieren wir bei denjenigen unserer Mitglieder, die sich eher so als linksprogressiv einordnen, viel mehr, als wir dort neu hinzugewinnen? Puh. Wer das waren jetzt mehrere Fragen. Richtig, das ist auch so weit ein bisschen mitgeschrieben worden. Das dürfte so ungefähr ab Zeile 62 sein. Okay, also zu der ersten Frage, die habe ich ja letztendlich eigentlich schon vorher beantwortet. Also wir hatten uns eigentlich auf diese Erklärung geeinigt. Und haben diese Pressekonferenz gemacht, weil wir uns davon erhofft haben, dass wir eben nochmal vor der Saarlandwahl eine große Presseaufschlag bekommen und zusätzlich dazu der Geschichte der Piratenpartei, das haben wir im Vorfeld der Berlinwahl schon erlebt, wurde immer geschrieben, dass wir tot sind, dass wir jetzt aus allen Parlamenten rausfliegen und so weiter. Und da war einfach die Idee dabei, dass wir eine neue Geschichte zu erzählen haben, dass die Presse aufnimmt, wir suchen Gleichgesinnte, wir suchen Kooperationspartner und wir sind weit davon entfernt, hier den Laden zuzumachen oder in irgendeiner Form aufzugeben. Das war so grob Motivation dahinter. Nachfrage? Michael? Ich habe gerade jetzt eben wirklich Mecker gekriegt und zwar zu Recht, weil ich die Fragen aus dem Pad jetzt zurückgestellt habe. Aber ich habe ja wirklich die Werbetrommel gerührt und es ist viel drin. Wenn es eine sehr kurze Nachfrage ist, ja. Okay, dann macht weiter. Okay, danke. Nächste Frage aus dem Pad. Gibt es einen Beschluss zum Versand der Rundmail an alle Mitglieder? Wenn ja, wo ist dieser einsehbar? Wenn nein, warum wurde die Mail dann im Namen, Moment, da hüpft wer durch die Gegend, im Namen des Vorstands verschickt? Ja, schönen guten Abend. Kann ich vielleicht beantworten. Ich habe es in Zeile 67 im Pad schon eingefügt. Der Beschluss ist jetzt öffentlich. Wir hatten den natürlich vorher nicht öffentlich, weil es ja dann mit der zeitnahen oder zeitgleichen Versendung aller beteiligten Parteien ja schlecht möglich gewesen wäre. Ich meine, der Text oder Auszüge des Textes sind eh vorher geleakt worden. Aber wir haben es halt erstmal nicht öffentlich gestellt. Das habe ich jetzt aber gerade geändert. Okay, danke schön. Kurz ergänzen. Ja. Wir hatten die Diskussion im Vorstand darüber, ob wir das an die Leute verschicken, die nur angekreuzt haben, dass sie Aktionsmails bekommen wollen, oder an alle Mitglieder. Und das ist ganz knapp ausgegangen. Das kann man auch sehen, dass die Mehrheit dann dafür war, das wirklich an alle Mitglieder zu schicken. Weil es halt die Begründung von mir zumindest war halt eben, weil es so wichtig ist, dass es alle bekommen. Aber die Einwände waren natürlich auch, die kann ich auch verstehen, dass halt Leute sagen, ey, das nerv ich damit nicht. Okay, danke. Ganz, ganz kurz erst zur Ergänzung zu Paki, weil da haben ja auch Leute mit Nein gestimmt. Also lest den Antrag bitte genau. Ein Nein heißt hier nämlich, dass es nicht darum geht, die Rundmail nicht zu verschicken, sondern es bezieht sich dann auf den Personenkreis, der sie empfangen soll. Wenn sie Opt-out haben, da haben wir halt die unterschiedlichen Auffassungen gehabt, dann sollten die entsprechend auch diese Mail nicht bekommen. Okay, gut. Dankeschön. So, nächstes. Gibt es einen Beschluss, dass diese Gespräche offiziell geführt werden? Wenn ja, wo ist dieser einsehbar? Da haben wir keinen Beschluss zu, das haben wir im direkten Face-to-Face auf der Vorstandsklausur so besprochen. Oder haben wir irgendwas anderes gemacht, Carsten? Mir ist nichts bekannt. Nein, wir waren uns einig, dass es Gespräche geben kann. Aber das ist halt der Part, den wir besprochen haben. Also da auch weder Gedanken an Fusion oder auch Gedanken an Namensänderungen hat es nicht gegeben zu dem Zeitpunkt und gibt es auch heute nicht. Richtig, um das noch zu ergänzen, also ich habe auch in dem Vorfeld nie in irgendeiner Form meine Kollegen in irgendwas damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, hier Fusion oder so. Also diese ganzen Gerüchte um diese Fusion und diesen Zusammenschluss sind aus den Gedanken der Leute, die davon gehört haben, entstanden. Und natürlich spielt das auch eine Rolle in diesem ganzen Prozess, dass man darüber redet. Ich habe es letztendlich dann einfach nur ausgesprochen auf der Pressekonferenz. Aber nochmal, wir sind eine basisdemokratische Partei. Das Ganze kann vor der Bundestagswahl in der Form überhaupt nicht stattfinden. Und insofern würde ich darum bitten, da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Sachlichkeit zu walten. Danke. Noch jemand von euch einen Zusatz? Gut. So. Ich wollte was sagen. Ja, dann sag doch was. Sorry, ich habe mich hier oben auch stumm geschaltet, doppelt stumm geschaltet. Deshalb dachte ich, warum rede ich da nicht? Es ist ganz wichtig. Es ist also jetzt für uns alle, es war wichtig, dass wir miteinander reden, aus meiner Sicht. Mal gucken, was die anderen Parteien so machen, wie sie denken, wie wir miteinander arbeiten können. Das war der Stand der ganzen Dinge. Der Stand war, dass wir uns überlegt haben, also da war ich auch auf Packys Seite, als Packy und ich uns überlegt haben, Mensch, da haben wir eine strategische Möglichkeit, ein paar Leute zu uns zu kriegen, ein paar andere Parteien, wo es halt möglich ist. Ob es jetzt nach meinem Weg geht, zu sagen, die können zu uns kommen oder wie auch immer, es war halt auf jeden Fall sexy. Es war sexy und es war auch definitiv nicht gedacht, dass wir die Basis nicht mitnehmen. Weil jetzt aus meiner Sicht erst der Prozess anfängt. Ob es jetzt Astrid mit ihrer Gruppe macht oder welche Personen auch immer mit AGs machen. Ich würde mir persönlich wünschen, die Basis sagt, ich mache 10 Leute, die arbeiten mit 10 Leuten von den anderen Parteien zusammen und schlagen dann 3 Vorschläge vor. So sollte es sein. Es gibt keinen Gedanken, dass wir unseren Namen verraten, dass wir fusionieren oder sonst was. Also ihr müsstet uns alle eigentlich, oder zumindest mich und Carsten und so weiter, wirklich lange genug kennen, dass ihr wissen solltet, dass das nicht ticken. Danke. Bitteschön. Kurze Korrektur, es ist nicht ich mit meiner Gruppe, sondern mein Vorschlag war, dass es eine Gruppe gibt und ein Sprecher dazu gewählt wird. Meine Griffel raushalten, ich bin Vorstand. Es war dein Antrag. Es ging mir um deinen Antrag, sorry. Nicht du und deine Gruppe, sondern selbstverständlich eine AG der Basis ist dein Antrag. Tut mir leid, liebes. Ja, nee, kein Problem. Ich wollte es nur noch mal richtig klar und deutlich machen. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Okay, wie profitieren die Piraten davon, dass sie sich freiwillig mit Kleinst- und Splitterparteien mit nur einem Bruchteil unserer Mitgliedszahlen zusammenschließen? Nützt das nicht hauptsächlich den Kleinstparteien, die dadurch ein Gewicht zugesprochen bekommen, dass sie angesichts ihrer Bedeutungslosigkeit, zum Beispiel kaum Sitze in Kommunen im Gegensatz zu Piraten, nicht verdienen? Ist es nicht für die Öffentlichkeitsarbeit ein totales Eigentor, wenn man mit diesen Kleinstparteien eine PK zusammenmacht und sich damit auf deren Liga herabbegibt? Die Frage kommt von Tom. Ich kritisiere einmal kurz, dass das jetzt sehr suggestiv ist. und gebe an den Bundesvorstand, wenn ihr es beantworten möchtet. Ja, kann ich machen. Also ein Punkt, der ich glaube, der dabei so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, gerade bei so Kleinstparteien ist es so, dass die wenig stille Mitglieder haben, sondern der Großteil der Mitglieder auch aktiv ist. Dann war mit Sicherheit einfach auch ein Grund, dass die immerhin auf der einen oder anderen Ebene von sich reden gemacht haben. Ein weiterer Punkt ist, das habe ich auch gestern vorgestern in der Pressekonferenz gesagt, dass sie wirklich politisch sehr stark auf unserer Linie sind, also programmatisch, aber auch von ihrer Verortung im politischen Spektrum. Und das im Gesamten, also aber auch die Art und Weise, wie die Gespräche geführt worden sind und die Menschen, mit denen ich da geredet habe, auch sich für uns interessiert haben, waren alles ausschlaggebende Gründe. Und wir haben nicht viele Verbündete, das muss man einfach sagen. Warum nicht mit ihnen reden? Warum nicht mit ihnen kooperieren? Die Kleinstparteien werden größtenteils nicht im Bundestagswahl flächendeckend antreten. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit denen in gewisser Hinsicht uns darauf zu einigen, dass sie uns helfen, mehr Prozente zu bekommen, dann kann uns das nur helfen. Und bevor ich jetzt ins Schwurbeln komme, höre ich besser auf. Dankeschön. Okay, ich lasse auf jeden Fall die nächsten zwei Fragen aus, weil die im Prinzip ja auch schon beantwortet sind, und gehe jetzt nochmal hier in den ins Mumble. Da hätten wir Captain Leto als nächstes. Ja, hallo, sagt bitte Bescheid, wenn der Ton weggeht, gibt manchmal ein bisschen Probleme. Das klingt jetzt alles sehr weich und unverbindlich und harmonisch in den letzten Statements von Christos zum Beispiel. Es geht darum, mehr Mitstreiter zu gewinnen, und von Paki, das ist ja auch erst recht unverbindlich ist. Ich unterstütze die Aussage, dass man erstmal im Vorfeld überhaupt irgendwie ein bisschen sprechen muss, bevor es was gibt, was man der Partei vorstellen kann oder was man zur Diskussion stellen kann. Und Lime Survey wurde eben angesprochen, das hätte jetzt wieder ewig gedauert. Ich kann eigentlich nur direkt an Sammy anknüpfen. Ich hätte diese Mumble-Runde jetzt vor der Pressekonferenz für wichtig gehalten, weil wir gerade den Anspruch haben, wir sind die mit der Beteiligung der Mitglieder, wo alles zusammen besprochen wird, von unten kommt und so weiter. Und so wurde die Situation erzeugt, dass irgendwas im Busch war. Also jetzt direkt vor der Pressekonferenz gab es diesen Tweet von Netzpolitik, und dann hieß es, ja, es kommt eine Pressekonferenz, aber mit euch reden wir später drüber. Und das hat zu massivem Unmut schon mal geführt. Dann, als die Sache raus war, wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt, insofern, dass da jetzt eine Position im Raum ist von den Piraten oder von dem Bufo oder von Paki meinetwegen, zu der man sich verhalten muss. Und an dem Moment muss man dann überlegen, beschädige ich jetzt die Partei damit, auch noch kurz vor der Wahl und danach kurz vor der nächsten Wahl. Und das nimmt der Diskussion um die Sache schon mal so viele Möglichkeiten, weil es von außen dann auch immer leichter als die Piraten streiten gedreht wird, als Angriff gegen den Vorstand und so weiter, so dass sich viele auch ein Stück weit resigniert zurückziehen und einfach nur angepisst sind, was uns, denke ich, schadet. Ob jetzt diese Neuigkeit mit der Bündelung der sozialliberalen Kräfte für die Saarlandwahl gute oder schlechte Nachricht war, da habe ich auch schon unterschiedliche Meinungen gehört jetzt, ob das wirkt wie die haben sich schon aufgegeben oder wie die starten durch. Aber ja, also das halte ich für einen massiven Fehler, da so vorzugehen, und in zukünftigen Fragen bitte nicht, weil da verraten wir unseren Kern mit, denke ich. Ein kurzes Nachhaken dann vielleicht noch, wie war denn jetzt die Ausbeute der Pressekonferenz? Gibt es eine Sammlung, wo überall darüber berichtet wurde? Wie viele Journalisten waren da? Also ja, wie ist eure Einschätzung dazu? Hat sich das gelohnt? Haki? Also zu dem ersten Punkt, es war allein schon sehr schwierig, das Mitgliederschreiben mit allen bestehenden Partnern in irgendeiner Form zu formulieren und sich darauf zu einigen und den Zeitpunkt auch so auszuwählen, dass das zeitgleich an alle Parteien rausgeht. Noch schwieriger wäre gewesen, wenn wir als Piraten gesagt hätten, wir machen Mumble im Vorfeld, weil viele Mitglieder der anderen Parteien nicht so technikaffin sind und es wahrscheinlich zu sehr viel Unmut in den anderen Parteien, aber auch bei uns geführt hätten, weil dann Leute gekommen wären, gesagt hätten, ja, ich kann da nicht, wird das aufgenommen, wie komme ich ins Mumble rein? Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir als ehrenamtliche Vorstände letztendlich damit auch überfordert gewesen wären, da in kürzester Zeit relativ vielen unbeholfenen Leuten einen Zugang ins Mumble zu ermöglichen. Das waren so die Gedanken, warum wir das so gemacht haben. Zu der Reaktion der Presse, also es hatten sich im Vorfeld der Pressekonferenz angekündigt, 3 oder 4 größere Medien und 2 kleinere Journalisten. Letztendlich waren vor Ort dann nur 2 Print-Journalisten, einer vom Spiegelprint und ein unabhängiger Journalist. Aber im Nachhinein war es in relativ vielen großen Medien, auch jetzt im Verlaufe des Bundesparteitags, also WDR hat es aufgegriffen, Neues Deutschland, FAZ und noch ganz viele andere. Und das kann man im Pressespiegel ganz gut sehen, in der Bundesparteitagsberichterstattung. Ja, und die Idee dahinter war, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass es eben eine Art neue Geschichte dahinter gibt. Okay, vielen Dank. Ich mache jetzt erstmal am Mikrofon weiter, da habe ich den Zafut. Hallo, könnt ihr mich hören? Aber ja. Wunderbar. Also ich finde die grundsätzliche Idee, mit Leuten zu sprechen, die ähnliche Ideen und ähnliche Gedanken haben, sehr, sehr gut. Und man kann da was machen. Ich halte aber den Zeitpunkt und die Art und Weise der Präsentation für jetzt im Vorwahlkampf für absolut fatal. Das Signal, was rüberkommt, ist nicht, wir greifen die Grünen an, wir wollen deren Prozentzahl, wir wollen für sie einziehen oder an ihrer Stelle, wir gehen in Richtung Linke in den Bundestag, wir wollen da angreifen, wir wollen aus unserer 1%-Nische raus. Nein, wir holen uns Hilfe bei Mikroparteien. Ich nenne sie jetzt wirklich mal Mikroparteien. Ich habe auf dem Bundesparteitag längere Zeit sehr gutes Gespräch mit einem Menschen von den Neuen Liberalen gehabt, die größte dieser Splittergruppen sind. Und die haben bundesweit 250 Mitglieder. Leuten aus dieser Ecke kann ich nur, den schicke ich einen Link zum Online-Mitgliedsantrag und dann ist die Sache gegessen, zumindest in der Öffentlichkeit. Alles andere geht meiner Meinung nach hinten los. Wir müssen auf die Großen, wir müssen David gegen Goliath machen, sonst kriegen wir vielleicht eine Wahlkampfkostenfinanzierung, aber nicht mehr raus für den ganzen Aufwand, den wir jetzt reinstecken. Und wir wollen doch in den Bundestag, oder? Okay, das war ein Statement, wobei die letzte Frage mit Sicherheit mit Ja zu beantworten ist. Dann gehe ich jetzt weiter zu Christian Sylt. Ja, danke schön. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzubauen. Zunächst mal natürlich redet unser Parteivorsitzender mit den Vorsitzenden anderen Parteien und er tut das auch nicht öffentlich. Das tue ich auch hier auf meiner Ebene. Ich habe heute Stunde mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden geredet, davon wird nichts öffentlich. Das muss in dem Fall auch so sein, das ist auch okay. Auch bei solchen Sachen vom Ablauf her wäre es natürlich schwierig. Unser Bundesparteitag beschließt, Paki darf mit denen reden und die anderen Parteien gucken dann oder die Mitglieder der Parteien gucken dann dumm aus der Wäsche. Also bis zu dem Punkt ist das in Ordnung. Aber ich denke, wir brauchen dafür weder eine Erklärung, noch eine Pressekonferenz, noch eine eigene Webseite. Das gibt Presse, das ist sicherlich umstritten, ob das gut ist oder schlecht. Meine persönliche Meinung ist, das war ein schlechtes Signal, es wirkt nach Aufgeben. Da wir im Saarland, in NRW und in Schleswig-Holstein Landtagswahlen haben, hätte ich erwartet, dass die Landesvorstände dieser 3 Landesverbände explizit einer Pressekonferenz zustimmen. Und wenn das nicht alle 3 tun, wird das gelassen vor den Wahlen. Das können wir im Moment nicht gebrauchen. Dann müssen wir über Menschen reden. In diesen Parteien und bei uns sind Menschen, die mit den Grünen unzufrieden waren, die mit der SPD unzufrieden waren und die irgendwann zu den Piraten gewechselt sind. Mit solchen Menschen kann man sehr gut zusammenarbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Also ich möchte jetzt nicht über einzelne Menschen reden, aber in diesen Parteien sind oft auch Menschen, die die Piraten verlassen haben. Oft nicht im Guten. Manchmal, weil sie mit einem bestimmten Punkt aus unserem Programm nicht zurechtgekommen sind. Da werden die Diskussionen sehr schwierig, stellt sich die Frage, ob sich das lohnt. Oder weil sie auch ein bestimmtes Pöstchen nicht gekriegt haben oder einen Listenplatz. Was insgesamt Presse angeht, die neuen Liberalen waren hier in Schleswig-Holstein nur einmal, meine ich, landesweit in der Presse. Das war die Bekanntgabe, dass sie jetzt ein Kreistagsmandat haben. Was wir dann kommentiert haben, ich sag mal auf Deutsch, Arschloch, Mandatsdieb. Das war eine nicht nette Trennung. Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit denen zusammen, weil wir wollen doch noch Macht haben oder wir wollen den Kreistagsposten wieder haben? Nein, der Typ ist durch. Tut mir leid. Da bin ich nicht bereit zu. Dann ist die Frage, brauchen wir eine sozialliberale Bewegung oder eine neue Kraft? Meiner Meinung nach ja. Und ich denke, da sind wir uns auch alle einig und da sind wir uns auch mit denen einig, die in diesen anderen Parteien sind. Aber glaubt die Bevölkerung, dass wir das brauchen? Solange die SPD es weiterhin schafft, den Menschen vorzugaukeln, sie wäre sozialdemokratisch, und die FDP es schafft, den Menschen vorzugaukeln, sie wäre liberal, wird dafür gar kein Bedarf gesehen. Insofern, erstens, falscher Zeitpunkt und ohne Absprache mit den Landesvorständen der Parteien im Wahlkampf. Und insgesamt würde ich sagen, wir haben auch knappe Ressourcen. Ist das Ganze ein sinnloses Unterfangen? Es kostet mehr Kraft, als dass ich irgendeine Chance sehe, dass dabei was Konstruktives rauskommt. Okay, vielen Dank. Das war ebenfalls ein Statement. Es ist jetzt 21.51 Uhr. Üblicherweise machen wir ja nur eine Stunde. In Anbetracht der Tatsache, dass ich noch ziemlich viele Fragen habe und einige Menschen, die auch noch ganz gerne ans Mikro möchten, würde ich sagen, wir hängen eine halbe Stunde dran. Gebe jetzt einmal kurz Bastian das Wort und gehe danach wieder zu den Fragen ins Pad. Dankeschön. Ich versuche mich ja auch kurz zu halten, obwohl es mir wirklich sehr schwer fällt. Könnt ihr mir vielleicht glauben. Also, wir haben jetzt festgestellt, dass es ist ein bisschen Statement, es kommt aber wahrscheinlich noch eine Frage bei raus. Wir scheint die Gruppe zu sein, die sich da irgendwie getroffen hat. Okay, gebe ich jetzt mal so hin. Einseitige Festlegung auf politische Richtung habe ich mir aufgeschrieben. Wer hat denn hier gerade beschlossen, dass wir jetzt so sozialliberal sind? Vielleicht sind wir liberal-sozial, aber sozialliberal sind wir mit Sicherheit nicht, weil das ist ein Branding, das für andere Konstellationen weltweit sozusagen bekannt ist. Wir sollten auf so einen Zug nicht aufspringen. Was war denn eigentlich unser Anliegen mal? Wir haben es geschafft, in der Piratenpartei Deutschland so ziemlich jede gesellschaftliche Gruppe, NGO, you name it, die uns eigentlich gemocht hat, vor den Kopf zu stoßen. Das war ein toller Erfolg. Nun sollten wir genau das tun, die wieder einsammeln. Da bin ich sehr dafür. Und da kann man mich auch nachts um 4 Uhr wecken. Wahrscheinlich einen Haufen anderer Piraten auch. Dann reden wir mit den Menschen und den Leuten, den NGOs, was auch immer, versuchen die zu fragen, was habt ihr denn? Wie können wir das besser machen? Wie können wir eine gemeinsame Plattform schaffen? Wie reden wir denn zukünftig miteinander? Das finde ich erstmal den richtigen Ansatz. Und wie macht man das wohl? Man informiert erstmal die eigenen Leute, dass man das vorhat. Dann versucht man das so zu streuen, dass die Leute auch die richtige Intention bekommt. Man macht mit Sicherheit keine Pressekonferenz. Zum Ausdruck der Sachlichkeit. Ich glaube, das ist eine der sachlichsten Konfrontationssitzungen, die wir jeweils erlebt haben. Ich würde mich freuen, wenn das so bliebe. Und ich lasse mich durch Wahlkämpfe nicht sozusagen in Geiselhaft nehmen. Was bedeutet denn das hier? Also die Wahlkämpfe sind Priorität für uns. Da kann ich doch nicht jetzt mit so einer Kanone rauskommen und dann... müssen die Landesverbände, die da im Wahlkampf sind, im Zusehen. Was der Christian gerade schön gesagt hat, in anderer Form. Ich glaube, das geht gar nicht. Und da muss man sich mal über eine Strategie Gedanken machen. Ich glaube, es gibt hier keine Strategie. Es wird irgendwie was gemacht. Und dieses es wird irgendwie was gemacht, haben wir nun häufig und lange genug probiert. Ich glaube, das führt nicht zum Ziel. Und jetzt musste man in kürzester Zeit genau was machen? Das geht jetzt seit November. Seit November ist nicht kürzeste Zeit. Da hätten wir doch schon ein bisschen was tun können. Und eine Pressekonferenz zu machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, kann man gerne tun. Aber dann mit anderen Dingen als mit sowas. Und bitte Leute, sozialliberal ist erstmal ein No-Go. Und die Leute, die uns das aufdrängen, da saß auch jemand auf dem Podium bei dieser Pressekonferenz in Berlin. die uns das aufdrängen, das machen die aus ihrem eigenen Interesse, weil sie selber gescheitert sind. Lasst euch bitte nicht verführen. Dankeschön. Danke dir, Bastian. Auch das war ein Statement. Okay, ich gehe zu den Pat-Fragen zurück. Wie gesagt, Zeile inzwischen 90 und 92 sind ja im Grunde schon beantwortet. Ich gehe mal zu Zeile 95. Warum wird dieses Vorgehen vor wichtigen Landtagswahlen und 6 Monate vor der Bundestagswahl kommuniziert? Das hatten wir im Prinzip auch schon, aber sind alternative Zeitpläne diskutiert worden? Ja, haben wir im Prinzip auch schon beantwortet. Also wir wollten das relativ viel, viel früher machen, war aber durch die Abstimmung in anderen Vorständen und diese Formulierung des Textes halt eben so nicht möglich. Ja, also mit den anderen Vorständen, da meinst du jetzt die externen Vorstände, richtig? Genau. Okay. Ja, hier steht noch, bitte gib uns eine Aufschlüsselung der Mitgliedszahlen aller bei der Aktion beteiligten Organisationen. Wenn ihr sie nicht habt, warum nicht? Wäre das nicht eine relevante Größe, die es zu wissen gilt, bevor man Entscheidungen trifft? Das ist wieder mal Tom. Möchtest du kurz was dazu sagen, Paki? Ja, müsste ich raus. Ich habe das irgendwo, muss ich aber suchen. Ich glaube, wir hatten auf der Pressekonferenz, hatte Pascal eine Pressemappe zusammengestellt, da war irgendwas drin. Ja. Ich glaube, Pascal fragt. Paki, ich glaube, in dieser sozialliberalen müsste das drin sein. Seite. Oder? Oder war das auf der PK? Weiß ich nicht mehr. Das war auf der PK, das war so ein kleiner Hefter. Pascal fragen, dass er mir die Übersicht gibt. Okay. Ja, prinzipiell gesehen ist es ja so, wir werden das heute sowieso nicht alles durchkriegen. Von daher könnt ihr euch ein bisschen Notizen machen und das Wichtigste dann eventuell auch nochmal schriftlich beantworten. Gut. Weiter geht's. Ja, wie du inzwischen zum Thema Fusion stehst oder generell und ob du das Statement von Carsten vollumfänglich unterstützt, hast du eigentlich auch schon gesagt. Paki, sag's einfach nochmal, damit es jetzt ganz deutlich wird. Okay, also Folgendes. Ich habe auf eine Frage von einem Wissenschaftler, einem Politikwissenschaftler, dem Dr. Bieber, in der Pressekonferenz geantwortet, was sowieso schon viele dachten. Nämlich, dass es alles Mögliche vorstellbar ist, nämlich auch irgendwie ein Zusammenschluss, in dem die anderen Parteien zu uns kommen oder eine Gründung einer neuen Partei. Das sind alles, das sind die beiden Möglichkeiten, die es überhaupt nur gibt. Wir haben aber vorher im Vorfeld immer gesagt, dass wir reden hier erstmal nur über eine Kooperation, über Gespräche miteinander kennenlernen und so weiter. So, als im Laufe der Zeit nach der Pressekonferenz kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, pass auf, dein Statement auf der PK war scheiße, das kommt hier so rüber, als wolltest du eine Namensänderung, als wolltest du die Partei irgendwie komplett ändern, was auch immer. Und dann hat Carsten mich angesprochen, hat gesagt, pass auf, komm, lass uns das klarstellen, ich hüpfe schnell auf die Bühne, gebe dazu ein Statement ab und dann ist die Sache vom Tisch, weil wir brauchen hier irgendwie Klarheit. Da kam ja auch dein Redebeitrag noch, Astrid, den ich auch voll gehört habe und auch unterstütze. Und ich habe Carsten gesagt, ja, dann trag mich bitte da als Ja ein. Natürlich stehe ich dahinter, was ihr da formuliert habt, den Beschluss. Müsste ich jetzt raussuchen, der war aber, den hat Carsten, glaube ich, auf Twitter heute auch nochmal so rausgegeben. Der Beschluss ist öffentlich, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn Alex es nochmal in das Tool schafft, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass er sogar einstimmig ist. Also. Ja, genau. Okay, vielen Dank. So, die nächste Frage ist grundsätzlich eigentlich auch beantwortet. Ich hoffe, Robin, du bist mir nicht böse, wenn ich drüber weggehe. Wenn doch, einfach Hand heben, am besten im Pad-Chat, da sehe ich es am ehesten. So, dann habe ich die Fragen von Art 1 Pirat. Die einzelne Position der jeweiligen Bundesvorstandsmitglieder haben wir. Die Gespräche so kurz vor wichtigen Wahlen haben wir auch. Eigentlich haben wir das auch alles beantwortet, ne? Oder seht ihr da noch was da rein muss? Ja, vielleicht, was ist nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal der Piraten? Das ist ein bisschen komisch formuliert. Kann jemand von euch was damit anfangen? Wo finde ich das? Das ist dann die Zeile 101. Das ist der Fragenblock von Art 1 Pirat. Ja, ich verstehe nicht so ganz, worauf die Frage hinausläuft. Ist der Art 1 da? Nee, der hat eben gesagt, er hat keine Zeit. Da eventuell einfach nochmal nachfragen. Das kann man ja eventuell auch nochmal nachholen oder schriftlich machen oder so, ne? Okay, dann werden die Protokolle der bisherigen, also vertraulichen Gespräche, noch transparent veröffentlicht. Da geht es wahrscheinlich um die Gespräche, die du mit den Vorsitzenden der Externen geführt hast, Paki. Ja, das gebe ich als Frage so weiter. Ich sag mal so, wir werden von diversen anderen Parteien und NGOs mit Sicherheit beobachtet. Christian aus Schleswig-Holstein hat das eben auch sehr genau beschrieben. Wenn ich denen jetzt sage, ich hau das Ganze in die Öffentlichkeit, was wir besprochen haben, was teilweise auch mit privaten Dingen vermischt war, wo Leute ihre persönlichen Daten reingeschrieben haben, Telefonnummern und so weiter, dann brauche ich in Zukunft mit keiner anderen Partei mehr reden. Dann bin ich auch politisch verbrannt. Nein, deswegen, ich weiß nicht, wie es meine Kollegen sehen, aber ich halte das für sehr gefährlich, hier bei informellen Gesprächen zu sagen, ja, hau raus. Also können wir gerne diskutieren, dann würde ich mir aber wünschen, dass mich bei diesem Gespräch mit den anderen Vorsitzenden Leute begleiten, dass ich nicht alleine bin. Okay, eventuell könntest du ja nachfragen, ob das Ganze anonymisiert rausgehen kann oder zumindest eine Zusammenfassung dessen, was ihr besprochen habt. Das jetzt als Vorschlag von mir. So, dann gehe ich jetzt aber mal wieder ans Mikrofon, wenn noch jemand da ist. Der Right of Parley sitzt da schon die ganze Zeit in den Startlöchern. Ja, mich würde interessieren aus dieser Pressekonferenz am 17.03., also die erste kurz nach der Mitgliederinformation. Das ist jetzt Teil 130. Was schließt ihr aus der entsprechend gestellten Frage? Was schließt ihr daraus, dass es nur die eine Frage gab? Und was mich ein bisschen wundert ist, die Begründung war ja, man kann die Mitgliedschaft, die Mitglieder nicht vorher informieren, weil man ja im Prinzip sonst den Neuigkeitswert verbrennt. Das scheint mir ja nicht so gewesen zu sein, wenn nachträglich ja dann noch irgendwie Fragen kamen. Auch vielleicht zu den Sachen 130, 133 erstmal. Du meinst die Frage von der Spiegelredakteurin? Jo, so viele gab es ja nicht, ne? Nee, es gab die eine Frage, ja. Habe ich im Prinzip in der Pressekonferenz beantwortet, was ich daraus schließe. Können wir das mal für alle nochmal klären, welche Frage das war? Das geht um die Frauen, ne? Oder? Genau, das, wie wir uns erklären, dass keine Frau mit auf dem Podium sitzt. Danke. Wobei es mir nicht speziell um die Frage geht, sondern mir ging es um die Situation, der Bundessprecher steht auf, fragt in die anwesenden eingeladenen Journalisten, ob es Fragen gibt. Daraufhin gibt es nur eine Frage, wie gesagt, mit diesem Thema, warum sitzt keine Frau am Tisch? Und auf die Aufforderung, noch weitere Fragen zu stellen, kam ja dann keine weitere Reaktion. Ich möchte dazu auch mal was sagen. Wir hatten das Gespräch mit der Frau Höhler oder wie sie hieß, vom Spiegel Print. Das Interessante für mich war, dass ich danach ungefähr eine halbe Stunde ein Hintergrundgespräch mit dieser Frau geführt habe, wo dann irgendwann mal Paki dazugestoßen ist. Das war das Interessante, zumindest in dem Fall mit den Fragen. Okay, ach übrigens, auf Twitter wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich euch eigentlich hätte fragen können, ob wir die halbe Stunde noch dranhängen sollen. Und eigentlich wollte ich das auch tun. Ist irgendjemand dagegen? Gut, dann machen wir das so. Ich sehe Hermi. Ich würde gerne den zweiten Teil noch machen, wenn wir sagen, der erste Teil ist abgehakt. Dann würde ich gerne die 134 so Richtung dem, was Christos gesagt, noch beantwortet haben. Also ich erzähle es auch gerne nochmal. Also wir pfeifen aus dem letzten Loch, was die Auslastung der Aktiven angeht. Wieso seid ihr der Meinung, dass jetzt vor der Bundestagswahl Kräfte in dieses Thema umzuleiten sind? Also man hat es ja angeregt, jetzt irgendwelche Arbeitskreise zu bilden, sich mit den anderen zu treffen und zu reden und zu tun und zu machen. Also ich glaube, das ist noch nicht rübergekommen. Wir haben damit nicht in irgendeiner Form beabsichtigt, dass da jetzt Leute den anderen Parteien bei irgendwas helfen oder da große Ressourcen reinstecken. Und das war auch von den anderen Parteien so nicht gemeint. Es geht lediglich darum, das hatte ich in einem Antrag auch an den Bundesparteitag einen sonstigen Antrag geschrieben, dass alle möglichen Sachen vorstellbar wären, nämlich dass man eben kooperieren kann bei Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamen Veranstaltungen, Vergleich der Parteiprogramme, in irgendeiner Form eine Hilfe bei irgendwelchen Sachen. Und da die anderen Parteien nicht bundesweit zur Bundestagswahl antreten, gab sich für uns alle Beteiligten logischerweise, dass es mehr dahin ging, dass die uns helfen und dass wir dahingehend auch zusammenarbeiten und das lediglich als Vorschlag und nicht als in irgendeiner Form einen Zwang dahinter sein. Okay, vielen Dank. Dann Hermi. Vielen Dank. Kann man mich einigermaßen verstehen? Mein Mikro ist irgendwie seltsam. Ja, du kommst ein bisschen blechern rüber, aber ansonsten gut. Okay, gut. Was will ich eigentlich sagen? Diese ganze Debatte, die jetzt hier irgendwie geführt hat und diese sogenannte Aussprache, das ist wieder so typisch symptomatisch für diese Partei. Also da wird aus einer Mücke ein Elefanten gemacht und ein Riesendrama aufgrund von Gerüchten, die so ein paar Verschreckte irgendwo rauslesen und in die Welt streuen und ein Haufen Kopfloser rennt gefühlt irgendwie hin und her, macht ein Riesendrama, setzt die Vorstände unter Druck mit DMs, die sich dann wieder irgendwie beflissen fühlen, irgendwie andere unter Druck zu setzen. Das ist doch Kacke. Was hatten wir denn eigentlich? Wir hatten eine schlechte Mail an die Mitglieder. Das hatten wir schon öfter. Da hat sich keiner drüber aufgeregt, wenn die Scheiße formuliert waren, außer mir. Dann hatten wir eine Pressekonferenz, die nicht so lief wie erhofft und die insgesamt ein bisschen trist war und nicht besonders professionell gelaufen ist. Ja, meine Güte, hatten wir auch schon öfter. So dieses Totschlagargument mit dem Wahlkampf. Das hat, glaube ich, im Saarland keine Sau da draußen interessiert, der sein Kreuz gemacht hat oder auch nicht bei den Piraten, ob irgendjemand eine Pressekonferenz gemacht hat. Meine Güte. Okay, danke, Hermi. Dann machen wir jetzt mal, denke ich, mit Bastian weiter. Der hat eine Satzungsfrage. Ja, die hatte ich schon gepostet. Wir sind ja die mit der Transparenz, ne? So, ich kann verstehen, dass tatsächlich Dinge nicht öffentlich behandelt werden, aus vielerlei Gründen. Ich müsste das ja wissen. Aber zu dieser Geschichte, Anbahnung von irgendwelchen Kooperationsgesprächen, gab es überhaupt keinen Beschluss. Und dann habe ich mal in die Satzung wieder mal geguckt. Ich bin ja so ein Mensch, der das kann. Da steht in dieser Paragraph 4, Interner können per mehrheitlichen Beschluss als Verschlusssache deklariert werden. Das heißt, man spricht nicht darüber, das macht man halt intern und gut ist. Hatten wir das nötig, per Beschluss eine solche Sache zur Verschlusssache zu erklären, dass wir damit nicht in die Öffentlichkeit gehen, dass wir nicht die Piraten als unsere Gruppe suchen und mit denen darüber erstmal im Vorfeld vernünftig diskutieren? Und nochmal, eigentlich wollten wir diese ganzen NGOs und so weiter, die wir irgendwie verloren haben auf diesem ganzen Weg bis heute, einfangen. Wir wollten erklären, warum es gar nicht so böse ist, bei uns zu sein und uns zu unterstützen. Wir wollten jetzt nicht die komische Partei von Herrn Küppers einfangen. Das war, glaube ich, nicht unser Anliegen. Wer hat das ausgesucht und warum macht man das alles irgendwie im Hinterzimmer? Das ist doch typisch unpiratisch. Und ich sage das jetzt mal, obwohl ich diesen Begriff hasse. Ja, das macht man doch nicht. Und das ist das, also das alles, was die Mücke tatsächlich zum Elefanten macht. Nicht, weil irgendwie was blöde gelaufen ist, eine Pressekonferenz irgendwie Dings war, sondern der ganze Prozess ist totale Kacke. Und auch dieses Wort nehme ich selten in den Mund. Dankeschön. Okay, also grundsätzlich deine Frage bezieht sich auf, oh mein Gott, wo ist es geblieben? Auf die Bundessatzung natürlich. Ja, eben. Das Pad wurde gerade gelöscht von irgendjemand. Ganz kurz, ich habe vorhin der Meurer widersprochen und ich möchte auch hier Bastian widersprechen. Danke. Das nehme ich gerne zur Kenntnis. Okay, Paki. Ich glaube, ich habe dazu jetzt soweit alles gesagt. Also wüsste nicht, was ich da jetzt zu Carsten und so ergänzen sollte. Okay. Gut. Dann habe ich am Mikrofon jetzt den Balli. Bitteschön. Ich wollte eigentlich nichts dazu sagen. Ich hätte, ich unterstütze das ja. Die grundsätzliche Idee. Aber, und da bin ich, glaube ich, mit Captain Leto einer Meinung. Es war sowas von unprofessionell, was ihr da geliefert habt. Mit zwei Mikrofonen auf dem Tisch. Damit, man hat euch kaum verstanden bei dem ganzen Kram. Und ja, einmal mit Profis. Das war jetzt eine echte Kritik, noch nicht mal eine Frage. Danke. Okay, dankeschön. Ja, dann habe ich hier jetzt noch, Moment, ich muss nur gucken, ich habe hier die Fragen von Marie noch. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Es gibt eine 1V-Twitter-Gruppe und ihr habt da informiert. Also Marie möchte im Grunde genommen eigentlich wissen, ob eine Twitter-Gruppe eigentlich eurer Ansicht nach ein Medium ist, mit dem man eine Information an die 1Vs als Erfolg betrachten kann dann. Nicht sagen, ich bin in keiner 1V-Twitter-Gruppe. Ich habe kein Wort verstanden. Ich dir nicht sagen, weil ich bin in keiner 1V-Twitter-Gruppe. Ich bin auch in keiner 1V-Twitter-Gruppe als Pagef. Ja, Paki. Das war gedacht, weil die mich gefragt haben, ob sie nicht eine Info kriegen zu irgendwas, habe ich die DM-Gruppe aufgemacht. Das war aber letztendlich nur darüber, es gab dann nochmal ein Treffen auf dem Mumble, ja. Okay. Dazu hatte ich ja auch die Frage gestellt, wo diese Einladung erfolgt ist. Und jemand hat ja reingeschrieben, auch über diese Twitter-Gruppe. Wenn jetzt Leute entweder nicht in der Gruppe sind oder halt nicht so super oft in Twitter gucken, dass sie sowas gar nicht mitbekommen, finde ich halt nicht, dass das wirklich ein geeignetes Medium ist, 1V-Leute als informiert zu bezeichnen und dann noch zu sagen, die sind alle einverstanden, weil sie eventuell gar nicht da waren, um zu widersprechen. Ich kurz was dazu sagen? Ich möchte auch kurz, warte kurz, Dietmar. Also ich habe schon sehr genau darauf geachtet, wer in der DM-Gruppe ist und wer nicht und habe diejenigen, die da nicht drin waren, telefonisch informiert. Und es war auch nicht angedacht, es jetzt als Dauerzustand zu haben, sondern es ging halt nur darum, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ansonsten haben wir uns im 1V-Mumble auf eben diese Twitter-Gruppe geeinigt, also sie war durchaus geeignet. Okay, gut, ich gehe dann jetzt mal weiter. Ich habe den Robin am Mikro. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Gut, ich wollte mal auf ein paar Punkte eingehen, vor allem auf das, was Hermi eben gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass einer der Haupt- oder die Art der Pressekonferenz, wo man sagt, da ist jetzt ein Schaden entstanden, dass das nicht der Wähler im Saarland ist, der jetzt sagt, oh, guck mal, das ist ja jetzt auf einmal eine Kleinstpartei, dann wähle ich die jetzt doch nicht. Ich glaube, der größte Schaden, der durch diese Aktion entstanden ist, ist innerparteilich. Wir sind jetzt gerade hier in einem Superwahljahr, nenne ich es ruhig mal so. Wir haben für uns drei wichtige Landtagswahlen. Wir haben die Bundestagswahl. Wir sind vom Personal sehr stark dezimiert. Wir müssen jeden auch nur halb motivierten Piraten irgendwie von der Couch kriegen, dass er uns beim Wahlkampf hilft. Und diese ganze Veranstaltung jetzt da irgendwas, was eben nicht mit unseren politischen Forderungen zu tun hat, auf einer Pressekonferenz breitzutreten, hat den größten Schaden innerparteilich ausgelöst, nicht bei den Wählern. Es gibt hier ganz, ganz viele Leute, die so frustriert sind von dieser ganzen Geschichte, und das sind teilweise sehr aktive Piraten, die einfach jetzt in ihrer Motivation, Wahlkampf zu betreiben, sehr stark dezimiert sind. Und das halte ich im Moment für ein ganz, ganz, ganz großes Risiko. Das können wir uns im Moment nicht erlauben. Das heißt, wir müssen auch bedenken, bei all den Gedanken, die wir haben, jetzt müssen wir irgendwie eine geile Aktion machen, um wieder Presse zu haben. Das ist total wichtig. Jede Aktion nach außen ist immer auch eine Aktion nach innen. Genauso wie jede Aktion nach innen eine nach außen ist. Und mit jeder Aktion, die ich mache, mache ich vor allem Wahlkampf auch nach innen. Und jede Kampagne und jede Aktion, die ich betreibe, muss im Hinterkopf haben, dass sie andere Piraten mitreißt, weitere Aktionen zu machen, geilere Sachen nach vorne zu bringen und nicht die Piraten in ihrer Motivation ausbremst, weil das können wir am wenigsten gerade gebrauchen. Nur mal das vorweg. Meine Kritik an dieser ganzen Geschichte ist gar nicht mal, dass man sagt, da ist jetzt irgendwie die 1Vs, die sind ins Gespräch gekommen. Das ist ja völlig in Ordnung und auch völlig normal und man muss auch mal vertrauliche Gespräche führen. Aber ich möchte doch ganz stark darum bitten, dass gerade wir als Partei, die Mitbestimmung und Transparenz sich groß auf die Fahnen schreibt, bevor so eine Pressekonferenz gestartet wird. Also wir holen jetzt die große Glocke aus, um da jetzt richtig das große Ding zu verkünden. Also da müssen wir dann doch schon ein paar mehr Leute einbinden als irgendwie nur den BUFO. Oder vielleicht auch noch die 1Vs der Landesverbände. Das geht so nicht in unserem, das geht nicht in unserer Partei. Da muss vorher eine Aussprache stattfinden. Da kann sein, dass man herkommt und sagt, okay, passt mal auf, ich habe da Gespräche geführt, da kam folgende Idee bei raus, wie seht ihr das? Und das kann auch in einem Lime-Survey stattfinden. Und ich kann nicht verstehen und ich will auch gar nicht verstehen, was an einem Lime-Survey kompliziert ist. Ja, wir machen hier in Hessen per E-Mail ganz schnelle Meinungsbildumfragen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Die mache ich dir in einer halben Stunde fertig. Und wir haben jetzt so viel Zeit damit verbrannt und andere Dinge, der wäre diese halbe Stunde gar nichts gewesen. Und wir haben so viel Energie verbrannt, dass das in keinem Verhältnis steht. Ja, das erstmal vorweg, sonst verliere ich selber den Faden. Okay, danke schön, Robin. Ich gehe mal einmal kurz nochmal ins Pad und gehe nochmal ein Stückchen nach unten, weil Ride of Parley schon relativ viele Fragen gestellt hat und da zwei sind, die vielleicht noch alle interessieren. Da sind wir erstmal bei, von welchen Gesprächspartnern reden wir hier eigentlich? Und daran angehängt, gab es weitere potenzielle Gesprächspartner, die angefragt wurden, aber kein Interesse hatten? Ich kopiere mal eben den Link. Da sind die Gesprächspartner letztendlich, die auf der Webseite einfach veröffentlicht sind. Okay, gab es noch welche, die angefragt wurden, aber kein Interesse hatten? Ja, es gab die Verbraucherschutzpartei, die aber sich aus den Gesprächen aus privaten Gründen zurückgezogen haben. Die hatten einfach nicht die Zeit, weder an den Telcos teilzunehmen, noch in der Pressekonferenz haben gesagt, sie kommen eventuell vielleicht später nochmal dazu, wenn nochmal Gespräche stattfinden sollten. Okay, gut. Vielen Dank. So, 159 ist im Prinzip beantwortet, weil es das eigentlich der Intention nach auch nicht war. 161, wie viele Sitze haben die anderen Parteien auf Landes- und Kommunalebene? Muss ich selber nochmal eben gucken, Moment. Soweit ich weiß, hat nur die neue liberale Mandate, die liberalen Demokraten haben, glaube ich, einen kommunalen Sitz. Die neuen Liberalen sind in der Hamburger Bürgerschaft und da weiß ich jetzt aktuell nicht genau, wie viele Mandate die haben. Also hier steht gerade, die liberalen Demokraten haben einen kommunalen Sitz und die neuen Liberalen sind in der Hamburger Bürgerschaft. Genau. Gut, dann habe ich jetzt im Moment erstmal Big Arne, dann Captain Leto und dann Ride of Parley nochmal. Ah, okay. Also zunächst mal die Diskussion, wir sind größer als die, kommt, auch wenn das möglicherweise gerechtfertigt ist, für mich im Augenblick sehr arrogant rüber. Und wir sind größer, also sind wir was, die sind nicht so groß, also sind wir nichts. Das finde ich persönlich nicht schön. Ich möchte dann auch nochmal ganz gegen meine sonstigen Gewohnheiten eine Lanze für Paki brechen, als ehemaliger 1V von Niedersachsen. Ich bin der Ansicht, dass das also mit Sicherheit nicht zu spät war, die Basis zu involvieren, wenn man die Gespräche nicht im Vorfeld hätte vernichten wollen. Und das ist also wie eine Runde von den Fraktionsführern. Man tauscht sich aus, hinterher geht man zurück in die Fraktionen. Man informiert die anderen und dann werden erst irgendwelche Beschlüsse gefasst. Vorher wird nur informell gesprochen. Dass es jetzt hier eine Pressekonferenz gab, gut, kann man halten von was man will. Und Paki, ich würde ja wirklich gerne den Kopf dafür abreißen, dass du auch nur dran irgendwie gedacht hast, irgendwas mit Namen und Zusatz. Aber auf der anderen Seite, weißt du, der Flurfunk hätte das sowieso erledigt, selbst wenn du es nicht gemacht hättest. Was mich aber jetzt irgendwie umtreibt ist, wir haben jetzt einige Jubelperse gehabt, einige, die mit dem Vorstand den Boden aufwischen möchten, viele konstruktive Kritik, sehr gut, aber nur einen Blick in die Zukunft. Wie geht's denn jetzt weiter? Und das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, möglicherweise verspielen wir einen Vorteil, wenn wir nicht unseren ersten Vorsitzenden schicken. Weil wir sind Politik 2.0, die anderen sind möglicherweise noch Politik 1.0 und da zählen irgendwie Titel doch, ne? Ja? Das heißt also, weil wir Paki den 1V angesteckt haben, deswegen hat er möglicherweise bei anderen Parteien höhere Autorität. Das war's schon. Ich möchte kurz dazu reingrätschen. Danke, Arne, für dein sehr konstruktives Feedback. Ich habe das nicht ins Spiel gebracht. Es war Teil der Gerüchteküche und ich habe letztendlich nur ausgesprochen, was viele schon gesagt haben und was auch als rechtliche Möglichkeiten überhaupt nur geht. Also das war eine, wie gesagt, eine Antwort auf eine Frage von einem Politikwissenschaftler. Und was ich da als Person denke oder will, spielt keine Rolle. Das ist überhaupt alles Aufgabe von Parteitagen und nicht meine. Okay. Die Zusatzfrage, also sozusagen der Bonus, war ja, glaube ich, Arne, wenn ich dich richtig verstanden habe, du wärest eigentlich der Ansicht, dass Paki als Gesprächsführer weiterhin eigentlich geeigneter wäre als die Basis aus Gründen. Ist das richtig? Nicht ganz. Ich wollte die Vorteile darstellen, die es gibt, wenn Paki das Gespräch weitermacht, weil die Nachteile sind, glaube ich, schon genug dargestellt worden. Oder die Vorteile, die es hat, wenn gerade wir als Piraten was mit Basis oder mit einer Arbeitsgruppe oder so machen. Das ist hier schon genug dargestellt worden. Ich wollte nur dazu sagen, es gibt auch Vorteile, die wir berücksichtigen müssen, weil wir dürfen nicht nur sehen unsere Sicht, sondern wir sollten auch sehen, wie die anderen Parteien darauf reagieren. Okay, gut. Dann war das ein Statement und keine Frage. Das ist sehr schön. Okay, ich stelle fest, ich habe Klaus Sommerfeld übersehen. Dann Captain Leto, dann Ride of Parley, danach Michael Ebner und dann ist Schluss, weil dann ist es unter Garantie 22.30 Uhr. Okay, dann Klaus. Ja, eigentlich eine ganz kurze Frage an Paki. Stellen Sie euch den Fortgang des Projektes tatsächlich dar, beziehungsweise vor, weil ich würde da drinnen Sinnseher, weil wir gerade auf kommunaler Ebene und von anderen Parteien teilweise, wo wir in Kommunale sind, auch Anfragen kriegen, ob man in Zukunft gemeinsame Lichter oder solche Dinge macht. Das wäre doch ein Weg, den man ja gehen könnte. Dann hätten wir da einen Anfang und könnte also andere mit einbeziehen. Ist das ein Weg, der für euch gangbar wäre oder sollte es jetzt beschränkt werden auf die, die jetzt im Augenblick in dem Prozess mit eingebunden sind? Also Lothar hatte eine tolle Idee, fand ich persönlich, und das hatte ich auch schon mit den anderen Vorsitzenden so im Vorfeld überlegt, nämlich, dass wir, wenn wir solche Gespräche zukünftig führen, jetzt ist es aus dem Busch quasi, dass wir das grundsätzlich immer öffentlich machen. Und Carsten, magst du das noch ergänzen? Ja, wenn wir den Beschluss getroffen haben. Genau. Also da ist gerade was im Gange und solange das noch nicht abgeschlossen ist, würde ich das auch gerne abwarten. Weil beschlossene Dinge sind ja einfacher zu verkünden als noch im Gange. Okay. Darf ich ganz kurz vielleicht die Gelegenheit ergreifen? Klar. Weil ich habe ja vorhin der Moira widersprochen und ich habe auch Bastian widersprochen. Aus dem einfachen Grunde, weil mir die Aussagen einfach zu negativ waren, weil eine Aussage beispielsweise, ob ich das jetzt richtig zitiere, weiß ich nicht, aber die Intention kam zumindest bei mir so an, dass der gesamte Prozess halt kacke ist. Und das eben sehe ich halt anders. Ich denke, die Wahrheit liegt so ein bisschen zwischen dem, was Hermi gesagt. Es ist mit Sicherheit auch keine Mücke, aber es ist bei weitem auch kein Elefant. Und dem, was Bastian und auch all die anderen kritisiert haben, aber sicherlich nicht in Gänze kacke. Also der Grundkonsens oder die Grundidee ist meiner Ansicht nach zu begrüßen. Inwieweit wir in der Partei sozialliberale Themen und Strömungen haben, ich denke, das liegt auch wiederum nicht in der Beurteilung eines einzelnen Mitgliedes. Es steht ja nicht auf unserer Fahne, aber ganz absprechen können wir das auch nicht. Und die Ideen, die wir da verfolgt haben oder die dort verfolgt werden, ich denke nicht, dass die unserem Programm in irgendeiner Art und Weise widersprechen, weil ansonsten, und so schätze ich Paki auch nicht ein, wären diese Gespräche auch nicht in der Form zustande gekommen. Also es liegt mal wieder in der Mitte und für den Bundesvorstand kann ich sagen, ist mit Sicherheit eine Menge Kritik angekommen. Vieles ließ ich nicht anders machen, das sehe ich persönlich tatsächlich so, auch wenn das heute von außen einfach zu sagen ist. Unser Problem, was wir haben, und da spreche ich, glaube ich, für meine ganzen Bundeskollegen mit, es ging nie darum, dieser Partei in irgendeiner Form intern oder nach außen einen Schaden zuzufügen, sondern wir sind in einer Situation, wo Entscheidungen getroffen werden sollten, und das haben wir getan und nach unserer Intention sicherlich auch für die Partei. Dankeschön. Bitte schön. Danke dir. Okay, Captain Leto. Ja, also ich denke, von den ernsthaften Kritikern hier hat euch jetzt auch keiner, ich zumindest nicht, unterstellt, dass ihr der Partei schaden wollt. Ich habe da auch so ein paar vereinzelte böse Tweets gesehen, aber das sollte man jetzt mal zur Seite stellen. Ich hoffe, die Kritik ist bei euch angekommen, oder sagen wir weniger die Kritik, sondern ich hoffe, es ist klar geworden, was das krasse Problem für viele ist an diesem Vorgehen und weshalb sie das für nicht mit der Partei vereinbar halten. Ich wollte mal diesen Blick nach vorne wagen, der eben auch angesprochen wurde. Da wird ja jetzt ganz wichtig, dann mal ein bisschen klare Verhältnisse zu schaffen. Und es wird, denke ich, auch sehr interessant, wie es denn jetzt weitergeht, wenn vielleicht auch die anderen Parteien, die da beteiligt sind, sich jetzt die Aussagen, die heute kamen, nochmal anhören. Das geht ja schon teilweise ein kleines bisschen in eine andere Richtung, zumindest gefühlt jetzt. Das ist für uns, denke ich, sehr beruhigend, dass es nicht darum geht, die Piraten abzuschaffen, den Namen abzugeben oder so. Aber dann steht natürlich die Frage, was für ein Zusammenschluss kann das sein? Ich denke, Potenzial hat es, wenn man diesen Bewegungscharakter so ein bisschen aufleben lässt. Also es ist ja auch eine alte Frage. Sind wir eine Partei? Sind wir eine Bewegung? Ja, wir sind ganz klar eine Partei. Aber man sieht es jetzt ja auch an Phänomenen wie Pulse of Europe oder so, dass da schon Potenzial ist, Menschen mal zusammen für irgendwas zu begeistern. Dann vielleicht auch auf einer etwas lockereren, unverbindlicheren Ebene. Also wie gesagt, wird spannend zu sehen, was die jetzt davon halten, dass sie in die Partei eintreten könnten oder vielleicht irgendwas mit Zusammenarbeit ist, aber wir da doch irgendwie wir bleiben wollen. Und sind jetzt alle gefragt, denke ich mal, zu überlegen, in welcher Form das tatsächlich realisiert werden könnte oder weitergehen soll. Und da dann die Bitte, nicht zu schwurbeln oder jetzt nicht so zweigleisig zu fahren, dass es für die anderen natürlich immer ein Angebot ist, dass wir irgendwas Tolles zusammen machen, dann hier intern in die andere Richtung, dass wir natürlich wir bleiben und das alles nur ganz locker ist und so. Also ja, das ist noch zum Abschluss fast. Okay, danke dir schön. Okay, an sich hatte ich jetzt gesagt, nur Ride of Parley und dann ist Schluss. Es ist ja auch schon fast 9:30. Ich habe gesehen, Michael und Christian sind auch nochmal nach oben gekommen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt mein Wort halte und dann relativ pünktlich Schluss mache. Ride of Parley. Also ich will nur kurz auf Arne nochmal antworten. Also ich bin schon erschreckt als 1V, dass du den Ältestenrat diese Fraktionssachen irgendwie so befürwortest, das ist für mich Klüngelbude vom Feinsten. Ich habe das auch in 151 nochmal ausgeführt. Und dann nochmal jetzt direkt zum Bufo. Die Frage ist, die Geheimhaltung, die ihr mit den 1V-Scheinen ausgemacht habt, haltet das nicht für schädlich in der Nachbetrachtung? Okay. Also ich bin auch in Kontakt mit vielen Parlamentariern aus diversen Landtagen oder auch kommunalen Parlamenten. Und wenn du diese Ältestenrat Klüngelbuden-Geschichten meinst, okay, da gibt's teilweise Gruppierungen, die auch meiner Meinung nach wirklich Klüngelgruppen sind. Aber das würde ich mit den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht vergleichen, weil da geht es nicht um irgendwie die Veräußerung von irgendwelchen Grundstücken oder Dinge, die die Finanzen der Bürger betreffen. Ich habe das jetzt nicht auf dich bezogen an der Stelle. Das war jetzt allgemein zu der Ausführung von Arne. Okay. Ich wollte nur auf die Geheimhaltung, die ihr scheinbar ausgemacht habt mit den 1Vs, wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr das nicht in der Nachbetrachtung für schädlich haltet. Ich persönlich nicht. Ich glaube, ich habe dazu ja eben auch schon was gesagt. Ich werde jetzt gucken, dass ich die darüber informiere, dass wir da zukünftig öffentlich agieren. Wie wir das dann machen, ob wir es auf Mumble machen, wo auch immer. Wir können vielleicht gerade auf das, was du eben schon gemacht hast, jetzt direkt eingehen, weil jetzt ist der Umlaufbeschluss nämlich auch abgeschlossen und wir könnten das ja eben kurz vielleicht vorlesen. Sehr gerne. Soll ich, willst du? Mach du. Okay, wir haben gerade einen Umlaufbeschluss abgeschlossen, auch der inhaltlich Folgendes beinhaltet. Der Vorstand möge beschließen, dass zukünftige Gespräche zur Kooperation sozialliberaler Parteien bei Beteiligung der Piratenpartei Deutschland grundsätzlich öffentlich sein sollen. Dies bedeutet, dass Termine der Gespräche vorab kommuniziert werden und nach Möglichkeit ein Live-Mithören öffentlich möglich sein soll. Zu den Gesprächen sind Protokolle oder zumindest aussagekräftige Gesprächsnotizen zu erstellen und zeitnah zu veröffentlichen. Mitglieder des Bundesvorstandes der Piratenpartei nehmen an diesen Gesprächen nur teil, wenn die entsprechende Transparenz gewährleistet ist. Begründung: Es muss zwar möglich sein, dass Gespräche über Kooperation im kleinen Kreis beginnen, aber inzwischen haben diese ein Stadium erreicht, dass eine Öffentlichkeit hergestellt werden kann und aufgrund unserer Transparenzansprüche auch hergestellt werden muss. Lothar, vielen Dank für den Antrag und der ist angenommen. Okay, dann bedanke ich mich. Moment. Jetzt, nee, nix Moment. Doch, der, Moment. Nein, Bastian. Der persönlich angegriffen wird, auch wie ich habe persönlich Bastian, du wurdest nicht persönlich angegriffen. Es ist jetzt 22.32 Uhr. Ich habe gesagt, danach machen wir dann Schluss. Und du kennst mich, ich bin pünktlich, ich mache jetzt Schluss. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten ganz besonders dafür, dass wir eine sehr disziplinierte, sehr ruhige und sehr konstruktive Diskussion hatten. Wünsche euch allen noch einen richtig schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. So, ich mache die Aufnahme jetzt aus.